Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Morgen danach. Es war an einem regnerischen Vormittag. Ich war mit Kopfschmerzen erwacht und frühstückte in meinem Büro. Nach dem zweiten Alka-Seltzer und einem Liter Kaffee fühlte ich mich immer noch nicht besser. Ich war drauf und dran, mich wieder hinzulegen, als plötzlich ein junger Mann in meinem Büro stand. Er sah so aus, wie ich mich fühlte. Ausgelaugt. Seine Hände zitterten ein wenig und seine Augen waren verquollen, wie nach einem 15-Runden Kampf im Ring. Er setzte sich und begann zu reden. Sie müssen mir helfen, Maloney. Ich stecke in der Klemme und weiß nicht mehr weiter. Das kann schon mal vorkommen. Versuchen Sie es mal mit einem Stadtplan. Darauf finden Sie immer einen Ausweg aus einer Sackgasse. Stundenlang bin ich in der Stadt herumgeirrt, aber es half nichts. Die Frau ist tot und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und wie heißt die Frau? Verena Palmer. Ich habe sie gestern Nacht in einer Bar kennengelernt. Ich war ziemlich betrunken. Und irgendwann muss ich dann zu ihr gegangen sein. Wann und wie wir in ihre Wohnung kamen, weiß ich allerdings nicht mehr. Und jetzt ist Frau Palmer tot? Ja. Ich bin mitten in der Nacht wieder zu mir gekommen. Ich hörte Lärm, ein Knall, was weiß ich. Ich lag in ihrem Bett. Und sie lag daneben? Nein, ich lag allein in dem Bett. Ich stand auf und ging aus dem Schlafzimmer. Und im anderen Zimmer sah ich sie. Sie lag am Boden und war tot. Sind Sie da ganz sicher? Vielleicht war sie nur betrunken und umgekippt. Das dachte ich zuerst auch. Doch dann sah ich ihre Augen und ihr Gesicht. Es war bläulich angelaufen. Und an ihrem Hals waren Würgespuren. Sie ist tot. Daran gibt es keinen Zweifel. Haben Sie mit ihr geschlafen? Ich weiß es nicht. Es ist wie ein Filmriss. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir in einem Auto fuhren. Dann muss ich irgendwie in ihrem Bett gelandet sein. Ich war noch angezogen. Das Nächste, an das ich mich erinnern kann, war dieser Lärm, der mich geweckt hat. Kennen Sie die Tote schon länger? Nein, ich habe sie gestern in dieser Bar zum ersten Mal gesehen. Hatten Sie Streit? Vielleicht wollte sie nicht mit Ihnen schlafen. Daran müsste ich mich doch erinnern können. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ich werde auch nicht aggressiv, wenn ich getrunken habe. Wenn Sie es nicht waren, muss noch jemand anderer diese Frau Palmer besucht haben. Und das mitten in der Nacht. Ich weiß. Alles spricht gegen mich. Um welche Zeit fanden Sie die Leiche? Das war um 3:30. Was soll ich jetzt tun? Zur Polizei gehen? Das ist gar keine schlechte Idee. Aber zuerst gehen wir zusammen in diese Wohnung. Vielleicht ist die Frau gar nicht tot. Als Laie kann man sich da manchmal ganz schön täuschen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Muss ich wirklich mitkommen? Ich weiß nicht, ob ich den Anblick ein zweites Mal ertrage. Ich gab dem armen Kerl Kaffee und Alka-Seltzer. Er sagte mir, dass er Claude Wagner hieß und als Kurier bei einer größeren Firma arbeitete. Es dauerte eine Weile, bis er fit genug war, um mich zu der Toten zu begleiten. Als wir vor der ominösen Wohnung standen, holte Wagner tief Luft und öffnete dann die Tür. Wir gingen rein. Das verstehe ich nicht. Sehen Sie, all die Aufregung um nichts und wieder nichts. Wo lag denn die Frau, als Sie die Wohnung verließen? Hier, neben dem Sofa. Aber ich bin sicher, dass sie tot war. Also, ich sehe hier keine Leiche. Was riecht denn hier so streng? Das ist ihr Parfum. Ziemlich ungewöhnlich, finden Sie nicht? Die muss ja außergewöhnlich schön sein, die Dame. Dass sie sich nicht von dem üblen Gestank abhalten ließen. Was machen wir jetzt? Mir ist das Ganze langsam peinlich. Seien Sie froh, dass die Dame noch lebt und gehen Sie nach Hause unter die Dusche. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich mir das Ganze nur eingebildet habe. Ich bin doch nicht mehr Schucke. Er redete noch ein wenig wirres Zeug vor sich hin. Langsam glaubte ich, dass der Kerl auch nüchtern nicht alle Tassen im Schrank hatte. Ich schaute mich noch ein wenig in der Wohnung um. Überall standen kleine Fläschchen mit dieser übel riechenden Tinktur herum. Ich ließ eines in meiner Jacke verschwinden. Dann hörte ich plötzlich ein Geräusch an der Wohnungstüre. Kurz darauf klingelte es. Was machen wir jetzt? Wir könnten aus dem Fenster springen und uns das Genick brechen. Was mich angeht, so ziehe ich es vor, in Würde zu sterben. Vielleicht ist es bloß ein Nachbar oder irgendeine Bekannte dieser Verena Palmer. Soll ich aufmachen? Nur nicht so voreilig. Oder möchten Sie der Person da draußen erklären, was wir hier verloren haben? Aufmachen! Polizei! Scheiße! Das dürfen Sie laut sagen. Scheiße! Na, sollen wir ihn reinlassen? Der weiß doch, dass jemand hier drin ist. Aber was zum Teufel will die Polizei hier? Das werden wir sicher gleich erfahren. Wurde langsam Zeit. Aber Maloney, sind Sie umgezogen? Machen Sie seit neuestem Hausbesuche? Oder sind Sie zu den Hausierern übergewechselt und versuchen, Handschellen an alte Frauen zu verhökern? Die Frau, die hier wohnte, war nicht alt. Wie wär's, wenn Sie mich mal reinließen in die gute Stube? Diesen Wunsch konnte ich ihm nicht gut abschlagen. Er trampelte ins Wohnzimmer und sah Claude Wagner misstrauisch an. Dann schaute er zu mir. Ich schwieg und lächelte. Seine Miene wurde säuerlich. Wer sind Sie? Und was stinkt hier so? Mein Name ist Claude Wagner und hier stinkt es nach einem Parfum. Das Parfum von Verena Palmer. Kannten Sie die Frau? Muss ich darauf antworten? Sie müssen gar nichts. Unser Freund und Helfer wird uns sicherlich gleich darüber aufklären, weshalb er hier ist. Aufklären ist gut, Maloney. Wir haben eine Leiche gefunden. Unten im Fluss. Lag erst ein paar Stunden. Ich habe es doch gewusst. Verena. Halten Sie den Mund. Verena Palmer. Die Frau ist erwürgt und anschließend in den Fluss geschmissen worden. Ich glaube, Sie und dieser Herr Wagner haben mir einiges zu berichten, Maloney. Wir standen noch eine Weile in der Wohnung herum. Claude Wagner erzählte dem Polizisten, was er auch schon mir erzählt hatte. Es klang beim zweiten Mal auch nicht viel glaubwürdiger. Es kam, was kommen musste. Wagner wurde mit aufs Revier genommen. Ich verließ die Wohnung und ging zurück in mein Büro. Das Telefon klingelte. Maloney? Ist dort das städtische Krankenhaus? Wie kommen Sie denn darauf? Ich brauche dringend das städtische Krankenhaus. Und weshalb belästigen Sie dann mich? Bei mir sind alle Betten belegt. Ach so, ich bin falsch verbunden. Versuchen Sie es doch mal bei einem anderen Krankenhaus. Vielleicht werden Sie da richtig verbunden. Das ist eine gute Idee. Grüßen Sie Dr. Fleischer von mir. Das könnte Ihnen so passen. Ja, das passt mir wunderbar. Sie sind wirklich ein netter Mensch. Und Sie sind eine debile Nuss. Das ist aber ganz schön undifferenziert. Ich gab auf und knallte den Hörer auf die Gabel. Danach legte ich mich ein wenig hin. Als ich wieder erwachte, war es draußen dunkel. Ich kramte in meiner Jacke und öffnete das Parfümfläschchen. Es stank grauenhaft. Ich verstaute es in der untersten Schreibtischschublade. Dann ging ich in jene Bar, in der Claude Wagner die spätere Wasserleiche kennengelernt hatte. Es war ein lärmiger Schuppen. Eine Frau stand hinter der Bar. Claude Wagner? Ja, den kenne ich. Der ist öfters hier. Warum? Gestern hat er hier eine Frau kennengelernt. Ach, die. Ja, die war auch schon ab und zu hier. Ich habe mich ein wenig über die beiden gewundert. Gewundert? Was war denn so seltsam an den beiden? Nun, ich habe die Frau vergangene Woche zufällig in einem Café gesehen. Zusammen mit einem älteren Mann. Dürfte etwa ihr Jahrgang gewesen sein. Besten Dank. Wollen Sie damit sagen, dass die Frau eher auf reifere Männer steht? Reif ist gut. Der Alte war ja schon beinahe ein Grufti. Ich tat so, als ob ich die Unverschämtheit überhört hätte. Unser Eins ist sicher einiges gewohnt. Die Frau war blutjung und hatte offensichtlich keinen besonders guten Geschmack. Ich ging, wie ich gekommen war, ungebeugt. In einer anderen Bar trank ich noch einige Whiskys, dann ging ich schlafen. Kurz nach 7 in der Früh klingelte das Telefon. Maloney? Guten Morgen, Maloney. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Was denn? Noch eine Leiche? Nein, nein. Aber ich habe die Resultate der gerichtsmedizinischen Untersuchung. Verena Palmer war im 3. Monat schwanger. Was sagen Sie nun, Maloney? Es gibt sanftere Methoden, um abzutreiben. Aber das wird meinen Klienten entlasten. Schließlich kannte er die Tote erst ein paar Stunden. Claude Wagner bleibt vorläufig bei uns. Seine Geschichte klingt ziemlich wirr. Und noch wissen wir nicht, ob die Schwangerschaft etwas mit dem Mord zu tun hat. Wir haben in der Wohnung keine anderen Fingerabdrücke gefunden. Und wer außer Claude Wagner sollte ein Interesse daran haben, die Leiche aus der Wohnung verschwinden zu lassen? Die Die Geschichte war tatsächlich ziemlich seltsam. Aber Claude Wagner war immerhin mein Klient. Ich holte das Parfum aus der Schreibtischschublade. Als ich ein wenig daran roch, musste ich laut niesen. Dabei verschüttete ich einige Tropfen auf meine Hose. Ich ging übel riechend in das Haus der Toten und klingelte in der Parterre-Wohnung. Eine jüngere Frau öffnete. Sie war rundlich, freundlich und charmant. Guten Tag. Hallo, Frau Bayerler. Darf ich reinkommen? Wollen Sie mir eine Versicherung andrehen? Ich bin bereits überversichert. Keine Angst. Ich möchte Sie nur ein wenig ausfragen. Machen Sie eine Meinungsumfrage. Moment mal, was riecht hier so seltsam? Ach, das bloß eines dieser fürchterlichen Parfums. Ich finde es an sich ja ganz gut, dass Männer auch mit kosmetischen Tricks an sich arbeiten. Aber dieses Herrenparfum riecht wirklich scheußlich. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also, was möchten Sie von mir wissen? Gibt es irgendeinen Trick, um hier ins Haus zu kommen, ohne dass man bei jemandem läuten muss? Sie meinen einen speziellen Klingelknopf für Postboten und so? Nein, Sie brauchen entweder einen Schlüssel oder jemanden im Haus, der Ihnen öffnet. Interessant. Und gibt es im Haus eine Tiefgarage? Ja, zweites Kellergeschoss. Ist Ihnen in der Nacht auf gestern irgendetwas aufgefallen? Das kann man wohl sagen. Diese Frau Palmer kam mit einem Mann an. Beide waren betrunken und machten einen Höllenlärm. Ich wurde wach und konnte danach nicht mehr einschlafen. Um welche Zeit war das? Etwa um 2 Uhr. Kam nach den beiden noch jemand ins Haus? Nein, das hätte ich gehört. Ich war wach und habe gelesen. Nur einmal. Das war aber schon gegen 5 Uhr. Da hörte ich, wie ein Auto aus der Tiefgarage fuhr. Sie sind absolut sicher, dass niemand zwischen 2 und 5 ins Haus kam? Ja, ganz sicher. Warum fragen Sie? Weil zwischen 2 und 5 in diesem Haus eine Frau ermordet wurde. Das ist ja grauenhaft. Aber das heißt ja... Dass der oder die Täter hier im Haus waren. Und dass sie vielleicht immer noch hier sind. Ich saß im Wohnzimmer von Frau Bayerler. Sie kannte die Tote nicht näher, sie kannte auch sonst kaum jemanden in dem Haus. Es war eines dieser modernen Mietshäuser, in denen sich die Leute selbst im Lift aus dem Weg gingen. Frau Bayerler ging zum Fenster und öffnete es. Dieses Parfum, das Sie benutzen, ist wirklich nichts für meine Nase. Wie heißt es eigentlich? Nur damit ich meinen Freund davor warnen kann. Keine Ahnung, wie die Lauge heißt. Im Übrigen müssten Sie sich selber warnen. Es ist nämlich ein Frauenparfum. Ach, ist das jetzt Mode, dass Männer mit Frauendüften herumlaufen? Oder haben Sie auch sonst noch spezielle Vorlieben? Das einzig Biblische an mir ist meine Vorliebe für Frauen, wenn Sie das meinen. Wissen Sie, bei diesem Herrn Wettstein im 3. Stock war ich mir auch nie ganz sicher. Der roch nämlich auch manchmal so, wie Sie jetzt riechen. Interessant. Das gleiche Parfum? Oder nur etwas ähnlich Stinkendes? Ach, dieser Gestank ist unverwechselbar. Ich dachte zuerst auch, dass dieser Herr Wettstein ein Homo ist. Dann habe ich ihn aber mit seiner Frau zusammen gesehen. Das eine soll das andere nicht ausschließen. Da haben Sie auch wieder recht. Riecht dieser Herr Wettstein immer so streng? Nein, nur ab und zu. Vielleicht hat er ja noch eine Freundin, die dieses Parfum benutzt. Moment mal! Darauf hätte ich auch selber kommen können. Wettstein! Natürlich. Sie glauben doch nicht etwa, dass dieser Herr Wettstein die Frau umgebracht hat. Ja, wieso sollte er das tun? Die Frage ließ sich leicht beantworten, aber ich behielt es für mich. Was tut ein verheirateter Mann, wenn seine Freundin ihm plötzlich offenbart, dass sie schwanger sei? Ich nahm Frau Bayerler das Parfum und einen Eimer Wasser und ging mit allen dreien in die Tiefgarage. Frau Bayerler wunderte sich. Was soll das? Wollen Sie den Boden schrubben? Das ist doch der Parkplatz von diesem Wettstein, oder? Ja, aber ich verstehe nicht, was all das Wasser soll. So, und jetzt noch das Parfum. Und Sie gehen da hinter die Tür, sodass man nur Ihren Schatten sieht. Machen Sie öfter solche Spiele? Ich mag das nicht. Wollen wir nicht lieber zu mir in die Wohnung gehen? Hier unten ist es so ungemütlich. Genau die richtige Atmosphäre für das, was jetzt gleich kommt. Das stinkt ja grauenhaft. Wie lange muss ich das denn aushalten? Sie quengelte noch ein wenig, stellte sich dann aber brav hinter die Tür. Es dauerte über eine Stunde, bis etwas geschah. Zuerst kam ein Mann, der die Nase verzog und sich wunderte. Dann erschien Wettstein zusammen mit seiner Frau. Als sie ausstiegen, sahen sie sich plötzlich entgeistert an. Riechst du das? Ja, aber das ist doch unmöglich. Da, Wasser. Und da hinten, das ist doch... Siehst du den Schatten? Verdammt nochmal, das ist sie. Das ist völlig unmöglich. Komm, lass uns raufgehen. Das kann sie einfach nicht sein. Wir hätten das nicht tun dürfen. Nie mehr werden wir unsere Ruhe kriegen. Ständig wird das zwischen uns sein. Hör jetzt endlich auf mit diesem Unsinn. Was ist, wenn uns jemand hört? Das Wasser und das Parfum ist doch bloß Zufall. Und wenn das jemand ganz bewusst hier ausgeschüttet hat? Quatsch! Wer sollte das tun? Na, wer wohl? Aber wer ist das? Hallo, wer sind Sie? Soll ich jetzt hervorkommen, Maloney? Frau Beyeler kam hinter der Tür hervor. Gleichzeitig kam ich hinter einem Auto hervor. Herr und Frau Wettstein wussten nicht so recht, wem sie ihre Aufmerksamkeit schenken sollten. Die beiden waren erledigt. Mittlerweile war die ganze Tiefgarage von dem Gestank des Parfums erfüllt. Herr Wettstein sah mich wütend an. Was wollen Sie von uns? Ein Geständnis, mehr nicht. Verschwinden Sie hier. Das ist keine öffentliche Tiefgarage. Kann ich jetzt gehen, Maloney? Ich möchte unter die Dusche. Okay, verschwinden Sie. Ihr Mann hatte schon recht, Frau Wettstein. Die Erinnerung an einen Mord wird man nicht so schnell los. Vor allem, wenn der Mord mit einem solchen Gestank verbunden ist. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Es hat doch keinen Sinn mehr, Martha. Verena Palmer war meine Geliebte. Halt den Mund, du elender Versager! Sie stürzte sich auf ihren Mann. Ich ging dazwischen. Sie war erstaunlich kräftig. Schließlich donnerte ich ihr den Plastikeimer einige Male auf den Kopf. Sie blieb benommen liegen. Ist sie tot? Keine Angst, die überlebt das schon. Also raus mit der Sprache. Weshalb haben Sie Verena Palmer getötet? Sie sagte mir, dass sie schwanger sei, schon im dritten Monat. Sie wollte nicht abtreiben lassen und sie wollte Geld. Ich wollte noch einmal mit ihr reden, ihr klarmachen, dass das so nicht ging. Hören Sie nicht auf ihn. Dieser Kerl, den ich vor 15 Jahren aus einer Laune heraus geheiratet habe, ist ein Versager. Nicht er hat sie getötet. Ich war es. Dieses Flittchen wollte sich doch bloß gesund stoßen. Die hätte uns ausgenommen bis ans Lebensende. Aber Martha, wir hätten noch mal mit ihr reden müssen. Reden? Dass ich nicht lache. Die wollte nicht reden, die wollte Geld. Haben Sie eigentlich gewusst, dass noch jemand in der Wohnung war, als Sie die Frau töteten? Nein. Aber ich habe meinem Mann immer gesagt, dass das ein billiges Flittchen ist. Das roch man doch meilenweit. Ein paar Stunden später war mein Klient wieder frei. Ich ging zu Frau Beyeler und stellte mich unter die Dusche. Ich benötigte etwa 5 Kilo Duschgel, um den üblen Gestank loszuwerden. Als ich aus dem Badezimmer ging, war Frau Beyeler verschwunden. Ich zog mich an und ging zurück in mein Büro. Es war niemand da, der mich erwartete. Ich zündete mir eine Zigarette an und versuchte es mit Rauchringen. Ich war nicht sehr erfolgreich.